Willkommen zum Sunday Service, die Musiksendung eures Vertrauens, heute mit schönen Klängen von Poppy Aykroyd, das sind eher ruhige Klaviergeschichten, dann gibt es Neues von den Peaking Lights, Kindness ist dabei, es gibt Filmmusik von den Tindersticks, etwas Psychedelisches von den Hookworms, dann Hip-Hop mit deutschen Texten und der Antilopen Gang, außerdem alte Helden, alte Pop-Helden aus England mit The Orchids. Ja, und eben gerade hörten wir zu Beginn, das waren The Voyeurs. Die haben sich noch vor anderthalb Jahren Charlie Boyan and The Voyeurs genannt. Damals erschien ihr Debütalbum Clarietta betitelt. Charlie Boyer ist immer noch der Kopfsänger und Gitarrist dieser Band, aber ja, der Name ist nicht mehr mit im Bandnamen enthalten. Also nur noch The Voyeurs sozusagen. Rhubarb Rhubarb heißt ihr neuestes Album. Auch eine kleine Zeitreise in die Musikgeschichte zurück. Eben hörten wir ihren Song England Sings Rhubarb Rhubarb. Und hier geht's weiter mit Miss Kenichi. To the mountain. Das war Musik aus Berlin mit Miss Kenichi. Hinter Miss Kenichi verbirgt sich Katrin Hahner. Die ist nicht allein unterwegs, sondern hat eine ganze Band um sich geschart, aber sie ist sozusagen namensgebend für ihr Projekt. Früher habe ich sie eigentlich eher so bei ihrem letzten Album Collision Time als Schrammelgitarren- und Lo-Fi-Musikerin im Kopf, also mit ganz viel DIY-Geschichten auch dabei. Ihr neuestes Album The Trail, dessen Titeltrack wir auch gerade eben hörten, klingt schon ziemlich anders, sehr introvertiert, sehr ruhig, sehr zurückgenommen. Also vielleicht, eine andere Musik, die sie jetzt macht. Sie hat auch selbst gesagt, sie hat sich verändert musikalisch, und das kann man auf jeden Fall auf der neuesten Platte hören. Alte Fans also aufgepasst, neue können ja gerne mal lauschen. Viele Fans hat sicherlich Robert Wyatt. Er hat gerade eben seine Biografie schreiben lassen. Different Every Time heißt die, und dazu auch natürlich die passende Musik in petto. Eine Best-of-Compilation. Hier kommt Robert Wyatt mit Free Will and Testament. Given free will, but within certain limitations, I cannot will myself to limitless mutation. I cannot know what I would be if I were not me. I can only guess me. Free Will and Testament. Das war Robert White, der hat vor kurzem seine Biografie Different Every Time von dem englischen Musikjournalisten und Musiker Marcus O'Dare verfassen lassen. Dazu gibt es jetzt ja die dazugehörige Musik. Different Every Time heißt dieses Album. Das ist eigentlich, sind das zwei Alben, wenn man das auf Vinyl kaufen möchte, als CD dann sozusagen Doppel-CD. Der erste Teil, Ex Machina, beinhaltet Songs von den früheren Jahren bei Soft Machine, wo er damals Schlagzeuger war, Ende der 70er bis hin zu seinen letzten, in der 60er war das, bis hin zu seinen letzten Solo-Alben. Und der zweite Teil, Benign Dictatorships, da ist White als Gastsänger bei unterschiedlichsten Bands und Projekten zu hören, dabei unter anderem Working Week, Epic Soundtracks, Hot Chip oder auch Björk. Einziges Manko, es gibt eine ganz tolle Kollaboration zwischen Robert Wyatt und Ben Watt. Der junge Ben Watt, der damals bevor Everything But The Girl gründete, ein EP mit Robert Wyatt zusammen rausbrachte, die ist wundervoll, dass sie nicht mit drauf ist. Eigentlich wirklich eine Schande, und außerdem muss man auch sagen, dass man mit so einer Compilation dem Schaffen Robert Wyatt eigentlich gar nicht gerecht werden kann. So viele gute, tolle Sachen gemacht. Das ist hier auf eine so eine CD, oder auch wenn es hier zwei sind, mit den Kollaborationen eigentlich gar nicht hinzukriegen. Ansonsten gibt es natürlich viel tolle, gute Musik zu entdecken. Robert White, ein ganz, ganz großer, und ich hoffe, dass er noch viel neue Musik rausbringen wird. Dass Musik nicht immer länger als 2 Minuten sein muss, beweisen Purple hier mit ihrem Track Liquor. Absolute Partymusik, Liquor. Das war ein Track von einer Band namens Purple. Drei Herren, die kommen aus Ost-Texas und deren Postleitzahl, deren Postcode muss irgendwie die 409, also 409, beinhalten, denn genauso ist auch ihr Debütalbum betitelt. Und schöne, kurze, angepunkte Tracks, auf jeden Fall eine Platte, die richtig viel Spaß macht. Das kann ich auch behaupten. Von Antilopen Gang. Hip-Hop mit deutschen Texten, bin ich immer sehr, sehr skeptisch, aber hier auf jeden Fall richtig gut gemacht, die Antilopen Gang mit Ibiza. Aha. Yeah. Als letzten Endes dann die Welt unterging, musste ich lachen, denn ich hasste immer Endzeitpropheten. Doch dieses eine Mal hatten sie zufällig recht, und ein Sturm zog auf und mein Hut flog mir weg. Er war sehr teuer, doch ich konnte nichts tun. Ich wühlte in meinen Taschen nach meinem letzten Kontoauszug. Mir wurde klar, dass da niemals sowas war wie ein Sinn. Und ich lachte wieder, weil es nix Egaleres gibt. Wie alle viel zu lange auf der Jagd nach dem Glück. Aber was ich auch fand, es hat nie genügt. Traurig aber war, es macht dafür auch keinen Unterschied, ob es diese Musik gibt oder nicht. Am Ende bleibt nur bittersüße Melancholie. Nachdenkliche Pose, lässiger Blick. Wenn diese Worte nie geschrieben worden, würden sie nicht fehlen. Doch sie fühlen sich so an wie eine Lücke, die sich schließt. Es wäre zu schade darum, wenn dieses Lied irgendwann einmal im Radio kommt. Ich möchte nicht, dass Jan Delay meine Lieder mitsingt oder ein Red Bull DJ-Team sie auf Ibiza spielt. Es wäre zu schade darum, wenn dieses Lied irgendwann einmal im Radio kommt. Ich möchte nicht, dass Jan Delay meine Lieder mitsingt oder ein Red Bull DJ-Team sie auf Ibiza spielt. Als letzten Endes dann die Welt unterging, fiel mir nichts Besseres mehr ein, als auf dem Gameboy zu spielen. Und als die riesige Flutwelle aus Seifenlauge über uns einbrach, hatten wir Angst, dass wir scheiße aussehen. Ich weiß nicht viel, doch ich hab von Christian gelernt, dass es egal ist, wenn ein End-to-End nicht einmal fährt. Ich find Banks die Scheiße und feier Scratchings in Scheiben. Die wichtigsten Dinge im Leben sagt man leise. Es ist auch gut, wenn man es tut, nur weil man's tut. Für Essentielles gibt es eigentlich gar keinen Grund. Es ist wie eine Auktion. Und alle sind dabei, sich zu kaufen und zu verkaufen. Warenförmigkeit. Alles ist im Eimer, es wär schade um die weiße Farbe in der Halle, auf dem Stahl, auf dem Gleis. Wenn ein Arschloch dann daraus einen Kinofilm macht, es ist doch besser, wenn erst gar keiner sieht, was du malst. Es wäre zu schade darum, wenn dieses Lied irgendwann einmal im Radio kommt. Ich möchte nicht, dass Jan Delay meine Lieder mitsingt oder ein Red Bull DJ-Team sie auf Ibiza spielt. Es wäre zu schade darum, wenn dieses Lied irgendwann einmal im Radio kommt. Ich möchte nicht, dass Jan Delay meine Lieder mitsingt oder ein Red Bull DJ-Team sie auf Ibiza spielt. Yeah, es wäre ne Gratwanderung, wenn dieses Lied irgendwann einmal im Radio kommt. Ist mir egal, ob Jan Delay meine Lieder mitsingt oder ein Red Bull DJ-Team sie auf Ibiza spielt. Yeah, es wäre ne Gratwanderung, wenn dieses Lied irgendwann einmal im Radio kommt. Ist mir egal, ob Jan Delay meine Lieder mitsingt oder ein Red Bull DJ-Team sie auf Ibiza spielt. Yeah, es wäre gar nicht so dumm. Ibiza, das war die Antilopen Gang. Hip-Hop oder ja, Rap kann man fast sagen aus Deutschland geht eigentlich häufig gar nicht. Entweder sind die Beats total daneben und langweilig oder die Texte sind einfach ziemlich peinlich. Die Antilopen Gang hat diesbezüglich alles richtig gemacht auf ihrem Debütalbum Aversion. Wird zu linken und sozialkritischen Texten gerappt und auch ihr Hang zum Punk. Die Punk-Referenzen bleiben nicht verborgen, wie man eben gerade schön hören konnte bei dem letzten Part von diesem Song Ibiza. Die Antilopen Gang, das ist einmal ein Herr namens Kolja, der wohnt in Düsseldorf. Dann ist Danger Dan dabei, der ist wohnhaft in Berlin. Und dritter im Bunde ist Panikpanzer, der hat in Köln seine Heimat gefunden. Es gab nochmal ein viertes Mitglied, NMZS hieß das. Das hat sich leider 2013 das Leben genommen. Die Antilopen Gang also nur noch zu dritt. Und haben sich mal kennengelernt 2003 auf einem Gründungstreffen eines linksradikalen Hip-Hop-Netzwerkes. Und sind wieder ein bisschen zurückgekehrt zu ihren Wurzeln, zu den Linken, auf jeden Fall, was die Texte betrifft. Auch der nächste Song ist ein richtiger Hit, wie ich finde. Ich habe den als Ohrwurm schon seit einigen Tagen im Kopf. Vor allen Dingen der Text ist ein Hammer, wie ich finde. Beate Zschäpe hört U2. Hier kommt die Antilopen Gang. In dem Provinznest gibt es ein paar Kneipen, die irgendwas mit Deutschheimat oder Adler heißen. An ihren Theken sitzen überall dieselben Hurensöhne. Sie fordern sowas wie den Volksentscheid auf Bundesebene. Du musst ein Deutscher sein, wenn du in diese Kneipen gehst. Und immer zu betonen, dass es den Deutschen scheiße geht. Sie würden überfremdet, weil Flüchtlinge kämen, die alle kriminell sind und sich nicht benehmen. Es wär so schrecklich, denn Oma, ihre Rente fällt nun angeblich irgendwelchen Roma in die Hände. Und aufgrund inländerfeindlicher Familienpolitik wünscht man sich Eva Herrmann oder gleich Hitler zurück. Zwischen Schnaps und Bier wird der Hass geschürt, der sich auf jeden Fall mit einem Knall entladen wird. Denn heute dreschen sie noch Stammtischparolen, doch morgen haben sie Sprengstoff und scharfe Pistolen. Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht. Und Beate Zschäpe hört YouTube. Und Max Damage landet nen Hit. Und Beate Zschäpe hört YouTube. Und aus dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht. nicht weit vom Stamm. Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land. In jeder Stadt gibt es ein paar elendige Nazis, die versuchen ihren Gegnern das Leben schwer zu machen. Ich kenne das Gefühl, wenn ständig vor der Tür Kameraden auf dich warten und dich terrorisieren. Ich erinnere mich bis heute, das Klirren der Scheiben gemischt mit schrillen Schreien riss mich aus den Träumen. Ich war mir sicher, dass sie diesmal in der Wohnung sind. Stieg aus dem Fenster, um über den Balkon zu fliehen. In Todesangst saß ich auf dem Giebel. Den Griechen haben sie gejagt und gestiefelt. Sie hatten vor der Tür gewartet, diese Schweine. Und als die Haustür aufging, hagelte es Steine. Sie haben unseren Tod in Kauf genommen. Nur durch ein Wunder sind die Jungs da nochmal rausgekommen. Aber nächstes Mal könnte das anders ausgehen. Ich beschloss, in eine andere Stadt umzuziehen. Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht. Und Beate Zschäpe hört YouTube. Und Max Damage landet nen Hit. Und Beate Zschäpe hört YouTube. Und aus dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land. Jeder kennt einen, der von Verschwörung schwadroniert. Und der weiß, wer die Medien und Börsen kontrolliert. Dem es leicht fällt, die Welt in Gut und Böse zu sortieren. Und der kennt auch immer eine simple Lösung des Problems. Zu Verschwörungstheorien gehören Vernichtungsfantasien. Sie können sagen, was sie wollen, sie sind schlicht Antisemiten. All die Pseudo-Gesellschaftskritiker, die Elsässer, KenFM, Weltverbesserer. Nichts als Hetzer in deutscher Tradition, die den Holocaust nicht leugnen, sie deuten ihn um. Die Nazis von heute sind friedensbewegt. Und sie sind sehr um Palästina bemüht, sie sind tierlieb, doch sie wollen Kinderschänder lynchen. Und sie wissen, dass die Chefs der Welt im Hinterzimmer sitzen. Man kann und darf mit diesen Leuten gar nicht mehr reden. Es sollte nur noch darum gehen, ihnen das Handwerk zu legen. Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht. Und Beate Zschäpe hört YouTube. Und Max Damage landet nen Hit. Und Beate Zschäpe hört YouTube. Und aus dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land. Die Anti-Lopen-Gang hörten wir mit Beate Zschäpe hört YouTube. Das Ganze von ihrem Debütalbum Aversion. Mögen sie groß, bekannt und berühmt werden, von mir aus bekannter als Crow. Textlich auf jeden Fall wäre es eine Bereicherung für das, was man sonst so im Radio an Einheitsbrei, an Einheitstexten vor allen Dingen auch hören kann. Bosco Rogers sind zwei Typen aus Südengland. Bath and Del heißen sie. Natürlich eine Abkürzung. Bath, das ist Barthelemy und Del, das ist Delphinius. Wie kann man seine Kinder nur so nennen? Da würde ich mich auch Bath und Del abkürzen einfach nur und so als Nickname sozusagen haben wollen. Die haben eine EP veröffentlicht, Goo Goo heißt die, davon hier der Titeltrack. Come on, I'll meet you there at midnight. For you I'll bring the goo goo goo goo. Alright, I've never been to set to play. But never mind, I've got my goo goo goo goo. Beneath the shade of your canopy. I know inside you want my sweet time. Oh, let me get you some goo goo goo goo. I felt the world begin. Den Sunday Service und eben gerade gab es hier einen Song von Kindness. Kindness, darin verbirgt sich der britische Sänger und Musiker Adam Bainbridge, der hat vor 2 Jahren sein Debütalbum veröffentlicht. You Need a Change of Mind hieß dieses Album damals. War eine tolle Platte irgendwie zwischen französischem House und guten Elektro-Sounds. Und jetzt gibt es den Nachfolger. Otherness heißt das neueste Werk von Kindness und ich bin schon so ein bisschen enttäuscht. Die Musik ist eine totale Kehrtwende zu seinen älteren Sachen. Es gibt ganz viel Soul- und R&B-Sounds drauf zu hören, eben auch irgendwie ziemliche Oldschool-Bläsersätze, ziemlich viel Synthi-Sounds noch dabei Und das klingt mir alles irgendwie zu produziert, zu aufgesetzt, zu gewollt und irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich kann mit dieser Platte nicht so richtig viel anfangen. Einfach nicht meine Musik vielleicht auch, das kann sein, dass ich nicht der richtige Rezipient dafür bin, aber alte Kindness-Freunde sollten auf jeden Fall aufpassen. Die Musik hat sich ganz schön geändert hier von Adam Bainbridge. Wir hören trotzdem nochmal rein, eben der Song World Restart, hier ein zweiter I'll Be Back von Kindness. Be Back, ein Track von Kindness vom neuesten Album Otherness. Und da sind ganz, ganz viele Gastsängerinnen und Gastsänger auch drauf. Robin aus Schweden ist mit dabei. Beim ersten Track, den wir hörten, I'll Be Back, Word Restart, hörten wir eine Dame, die heißt Kelele und Ada, oder Adi, nicht Ada, sondern Adi. Und noch diverse andere Leute, die mit hier an Bord sind, die man nicht unbedingt kennen muss, aber die dem Album dann nochmal so ein paar verschiedene Farbtupfer aufsetzen. Hier geht's weiter mit Lily and Madeleine. Musikalisch, also musizierende Geschwister sind ja immer ein großer Verkaufsschlager. Die beiden hier sind auch Geschwister. Lily and Madeleine, zum Glück keine Zwillingsschwestern. Die eine ist älter, die andere Tick jünger, aber sie machen trotzdem zusammen Musik. Cabin Fever, der Track gerade eben von ihrem neuesten Album Fumes. Childhood sind eine junge, frische, neue Band aus England. Kopf dieser Band ist ein gewisser Ben Romans Hopcraft. Ich habe den vor kurzem mal live gesehen. Der hat so einen ziemlich großen Wuschelkopf und ist auch ein ziemlich großer Typ und hat echt auf der Bühne ziemlich gute Präsenz gehabt, muss ich sagen. Fand ich erstaunlich für eine Band, die total jung ist und gerade ihr Debütalbum veröffentlicht. Aber warum auch nicht? Dem Typen steht auf jeden Fall eine große Karriere bevor. Hier kommen Childhood mit ihrem Track Pay for Cool. Is all the things that you do. Das waren Childhood, die kommen aus London und haben gerade mit Lacuna eine schöne, spannende, na spannend nicht, aber auf jeden Fall eine gut gemachte Platte, Debütplatte veröffentlicht. Pay for Cool hieß der Track gerade eben von Childhood. In London ansässig ist auch der nächste Künstler Sam Emidden, kommt eigentlich aus Amerika, aber den hat die Liebe, glaube ich, nach England geschlagen, ist nämlich mit Beth Orton verheiratet und ja, er selbst macht auch Musik, hat bei seinem neuesten Album Lily O erstmal ein paar Leute eingeladen, Bill Frisell war dabei, dann Shazad Ismaili und Chris Vatalero dürfte er heißen, genau. Und die haben sich hier klassischen Folk-Songs angenommen. Sam Emidden hören wir hier mit Groundhog Variations. Shoulder for my gun and a whistle for my dog. Shoulder for my gun and a whistle for my dog. Headed for the mountains, better shoot groundhog, groundhog. One and a branch and two and a log. One and a branch and two and a log. Lord God Almighty, what a big groundhog, groundhog. Long came Katie with a snicker and a grin. Long came Katie with a snicker and a grin. Groundhog grease all over her chin. Groundhog. Long came Granny a walking on a cane. Long came Granny a walking on a cane. Swear she'd eat them groundhog brains. Groundhog. Tend his hide, took him home, a tend his hide. Best damn groundhog ever I fried. Groundhog. Shoulder for my gun and a whistle for my dog. Shoulder for my gun and a whistle for my dog. Headed for the mountains, about to shoot groundhog. Groundhog. Das waren die Groundhog Variations. Scheint wirklich irgendwie so ein ja, Traditional zu sein. Hier gecovert von Sam Emidden mit seinen Mitstreitern. Das Ganze zu hören auf dem Album Lily O, wo es noch viel weitere solche gecoverte Songs drauf gibt. Die Tindersticks wurden gefragt, für ein Museum ein, ja, wie soll man sagen, ein Soundtrack zu machen. Und zwar geht es hier um die Stadt Ypres. Die war damals zum Ersten Weltkrieg mit an der Frontlinie. Und da ist, glaube ich, relativ viel passiert. Und für ein Museum haben die Tindersticks das dann auch gemacht, zum 100-jährigen ja, Beginn des Ersten Weltkrieges sozusagen. Das Album heißt einfach nur Ypres, sind sechs Stücke drauf, alle instrumental und teilweise auch ziemlich anstrengend, teilweise auch bis zu 20 Minuten lang. Das Ganze soll als kontinuierlicher Soundtrack gedacht sein, den man also rund um die Uhr hören kann als Endlosschleife. Ich habe mal einen Track rausgesucht, der ist so roundabout 8 Minuten lang. Hier kommen die Tindersticks mit Sunset Glow.